Abschnitt 42 von Der feurige Busch von Paul Zech. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Nur diese Stunde. Nur diese Stunde bleibe unbarmherzig hart. Nach außen, wenn die Ampelreihen winken, wenn Mädchen lächeln, Bühnen und Portale blinken und im verfahrenen Kies die weiße Stude scharrt. Nur diese Stunde sei mit Baum und Stern Dreifaltigkeit, erinnere dich der Ahnen, die sich zu diesem Eiland schmale Wege bahnen und in dir auferstehen vor dem Herrn. Der Raum ist angefüllt von ihm und lebt, er kommt nur einmal, dass du dich zu ihm entscheiden, in ihm genesen kannst, wenn nichts mehr lebt. O seliger Besitz, wenn Haus bei Haus mit Wagen und Laternen auf dem Asphalt treiben und in den Unterströmen plötzlich löschen aus. Ende von Nur diese Stunde.